Oldies auf 92,5 Radio HBW. Come on everybody! Immer samstags zwischen 10 und 12. Wir nehmen Sie mit auf eine musikalische Zeitreise durch die 50er, 60er und 70er Jahre. Träumen Sie mit The Mamas and The Papas. Rocken Sie mit Deep Purple. I'm all shook up. Schwingen Sie die Hüften zu den Songs von Elvis. Oldies auf 92,5 Radio HBW. Jeden Samstag ab 10 Uhr.